auf unsere Erde. Ein Zauberer mit weißem Haar und alle seine Wünsche wurden immer wahr. Doch eigentlich war er recht einsam, bis ihm folgende Idee kam. Ich brauche ein paar Freunde auf der Welt. Er hob mit Schwung den Zauberstab und plötzlich waren alle da. Weiß-blaue Männlein standen Hand in Hand. Sie fragten, wo sollen wir denn leben? Kannst du uns ein Ländchen geben, wo wir bleiben unser Leben lang? Denn die Kleinen sollten glücklich sein. Er baute Kinos, Schwimmbad, Straßen, Kneipen, wo sich alle trafen, und er lud zum Schlumpenbier sie ein.